Vierter Teil: Sangreal, königliches Blut, Einweihung der SS. Die Ordensburg. Seit beinahe 40 Jahren wiederhole ich, dass der Führer nicht im Bunker von Berlin gestorben ist. Die geheimen Führer des esoterischen Hitlerismus sind mit ihm in Richtung der polaren Zufluchtsstätten der weißen Götter aufgebrochen, genauso wie es früher die unbekannten Führer der Templer, die unsichtbaren Führer der wahren Rosenkreuzer, der Wikinger, der Westgoten, der Trojaner und der hyperboreischen Siddhas getan haben. Dies alles betrifft uns, einige wenige Südamerikaner, auf besondere Weise, die wir von Geburt an und möglicherweise schon vorher die Sehnsucht nach den weißen Göttern in uns tragen, als unbußfertige Suche nach Paititi, der Stadt der Cäsaren. Wir haben uns in die Kriegerpriester der Adelantados des esoterischen Hitlerismus verwandelt, die noch an der Oberfläche der Erde verbleiben, um das heldenhafte Opfer zu erfüllen und die Unsterblichkeit zu erlangen, vor oder nachdem auch uns die irdische Zerstörung erreicht hat, vor dem dramatischen und unausweichlichen Ende dieser dunkelsten Epoche. Wenn wir die Eingänge zur himmlischen Welt durchschreiten, die Türen der Stadt der Cäsaren, werden wir allen jenen Unsterblichen begegnen, die dort wieder auferstanden sind und in eine neue Zeitgeschwindigkeit eintreten können. In die überdurchschnittliche Zeitgeschwindigkeit der Vimanas, der UFOs, wie man sie heute nennt. Und wir werden dem Führer von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Jedoch, damit dieses auch geschehen kann, müssen wir vorher die Einweihung des esoterischen Hitlerismus erreicht haben. Es handelt sich also nicht darum, über Gipfel, Seen, Täler, Gletscher, antarktische Oasen, die Eingänge zur unterirdischen Welt, der alchemistischen Stadt der Mutationen, des Bleies, Paititi zu suchen, ohne würdig zu sein, ihre Schwelle zu durchschreiten, dank einer vorsorglichen und synchronistischen Verwandlung mittels der Einweihung, die es möglich macht, dass die esoterischen Hitleristen auch von jenen, die vor ihnen zu diesen Zufluchtsstätten des ewigen Lebens, der Unsterblichen aus der Rasse gekommen waren, anerkannt würden. Wer kein Arier, kein zweimal Geborener ist, wird dort nicht eindringen können. Als ich vor beinahe 40 Jahren auf der Suche nach den Oasen der Antarktis ging, war ich schon ein Eingeweihter, doch mir fehlte noch einiges. Außerdem musste ich dieses Buch, das Goldene Band, Nuss und mein gesamtes Werk noch schreiben, um zu dem Kampf Adolf Hitlers, des letzten Avatar, beizutragen. Es ist nun leicht zu verstehen, welche Bedeutung die Kenntnis über die Einweihung des esoterischen Hitlerismus für uns hat. In meinem Buch »Das Goldene Band« habe ich versucht, eine Erklärung darüber abzugeben. Jetzt glaube ich, weitergehen zu können in diesem grundlegenden Thema, ohne deshalb in Anspruch nehmen zu wollen, dies exoterisch zu tun, was notgedrungen immer esoterisch bleiben muss, das heißt nicht völlig enthüllt. In meinem vorherigen Buch habe ich mich auf die Burg des Schwarzen Ordens der SS bezogen, wo man einige wenige Auserwählte eingeweiht hat, eine Umwandlung versuchend, die die Erscheinung des Sonnenmenschen, des Übermenschen, stufenweise und in Etappen möglich macht. Zuerst die Umwandlung des Deutschen in einen nordischen Menschen, danach diesen in einen Arier. Den Hyperboreer, der Ursprünge sogar erreichen könnend, mit der folglichen Wiederherstellung des verlorenen Organs, jener verkümmerten Drüse, das dritte Auge, den Vril, er, die Säule, die den Himmel durchquerte, eine Eigenschaft der ursprünglichen weißen Rasse. Durch diese Rückgewinnung würde die Wiederentdeckung des Vimana eine logische, synchronistische Folge sein. Die Tatsache, dass die Hitleristen in den letzten Jahren des Krieges die UFOs bauen konnten, wie es das militärische Taschenlexikon der Bundeswehr der heutigen Bundesrepublik versichert, beweist uns, dass man in den alchemistischen esoterischen Laboratorium der Ordensburg, der Burg des Schwarzen Ordens des Ahnenerbes oder eines anderen Ortes, Erfolg bei der Mutation hatte, die durch das Swastika Levogira auf dem Wege der Rückkehr entstanden ist. Durch diese Einweihungsalchemie den Hyperborea wieder erschaffend. Wir nehmen für uns nicht in Anspruch, es erreicht zu haben, in ein so sorgsam gehütetes Geheimnis eingedrungen zu sein, noch viel weniger es zu enthüllen versucht zu haben. Hier bewegen wir uns immer auf dem Wege der Vermutungen und Symbolismen, mehr noch als auf denen der greifbaren Wirklichkeiten. Die geheimen Führer der SS waren den uniformierten Heeren unbekannt und hatten nur zu der sichtbaren Spitze Verbindung, die auch oft anonym war, sodass der Zweifel bleibt, ob Himmler sie aufgedeckt haben mag, Befehlen gehorchend, die ihm meistens vom Führer oder einer anderen unbekannten Obrigkeit zugingen. Ich vermute, dass der Mechanismus noch komplizierter gewesen ist. Himmler mag sicher gewesen sein, dass er es war, der die Richtlinien gab und das System geplant hat, während er jedoch auf eine sehr feine Weise, telepathisch, über Strömungen, die ihm von einem wirklich unsichtbaren Zentrum aus zugingen, gelenkt wurde. Die Tatsache, dass ein bestimmtes Land und ein magnetisches Zentrum voller Geister wie das Schloss von Wewelsburg in Westfalen gewählt wurde, erleichterte die Übermittlung mächtiger nordisch-germanischer Energien. Wäre die Arbeit dieses Laboratoriums der Magie Levogira über mehrere Jahre weitergeführt worden, wüssten nur die Divias, wie weit es die SS gebracht hätte. Deswegen hat der Herr der Finsternisse in seiner Hölle gezittert, alle seine Kraft entladend, bevor es für ihn zu spät werden würde und das Yuga der Helden Erfolg haben könnte bei der Umkehrung der tödlichen Strömung der Entropie, um das goldene Zeitalter wieder einzuführen. Die Zeit zu besiegen, eine neue Geschwindigkeit zu schaffen, die ihn überholt.